täglich Informationen. Fraglich, ob die sich alle lohnen. Ich hab keine Lust, für dumm verkauft zu werden. Deshalb geh ich jetzt oder nie. Städte, Plastikbastionen. Ich hab keine Lust, Chemikalien einzuatmen. Deshalb geh ich jetzt oder nie. Ja. Mögen dieser Erde.